Monetäre Inflation. Im Laufe der Geschichte hat sich immer wieder die einfache Tatsache bewahrheitet, dass jede Person, die einen Weg zur Herstellung eines monetären Mediums findet, versuchen wird, dieses Medium auch tatsächlich herzustellen. Die Versuchung dazu ist zu groß, aber die Schaffung eines monetären Mediums stellt für eine Gesellschaft keine produktive Aktivität dar, da der Geldbestand keine bestimmte Größe für ein Wirtschaftssystem haben muss. Je besser sich ein monetäres Medium gegen die Versuchung seiner Erschaffung widersetzt, desto besser ist es als Tauschmittel und stabiler Wertspeicher geeignet. Im Gegensatz zu allen anderen Gütern verhält sich Geld als Tauschmittel, Wertspeicher und Abrechnungseinheit diametral entgegengesetzt zu seiner Menge. Was beim Geld zählt, ist seine Kaufkraft, nicht seine Menge. Und als solche reicht jede Menge an Geld aus, um die monetären Funktionen zu erfüllen, solange es ausreichend teilbar und gruppierbar ist, um die Transaktions- und Speicherbedürfnisse der Besitzer zu befriedigen. Es können beliebig viele wirtschaftliche Transaktionen mit einer Geldmenge beliebiger Größe durchgeführt werden, solange die Geldeinheiten ausreichend teilbar sind. Das ideale Geld wäre theoretisch eines, dessen Angebot festgelegt ist, was bedeutet, dass niemand noch mehr davon produzieren kann. Der einzige nicht kriminelle Weg, um in einer solchen Gesellschaft Geld zu erwerben, wäre die Produktion von etwas, das für andere von Wert ist und das man mit den anderen gegen Geld eintauschen kann. Da jeder versucht, mehr Geld zu verdienen, arbeiten und produzieren alle mehr. Dies führt zu einem höheren materiellen Wohlstand für alle, was es wiederum allen ermöglicht, mehr Kapital anzuhäufen und ihre Produktivität zu steigern. Ein solches Geld würde auch perfekt als Wertspeicher funktionieren, indem es andere daran hindert, die Geldmenge zu erhöhen. Das darin gespeicherte Vermögen würde im Laufe der Zeit nicht abnehmen, die Menschen zum Sparen anregen und ihnen erlauben, mehr an die Zukunft zu denken. Mit wachsendem Wohlstand und steigender Produktivität sowie einer zunehmenden Fähigkeit, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, beginnen die Menschen, ihre Zeitpräferenz zu reduzieren und können sich auf die Verbesserung immaterieller Aspekte ihres Lebens konzentrieren, einschließlich spiritueller, sozialer und kultureller Bestrebungen. Bisher war es jedoch nicht möglich, eine Art von Geld zu finden, das nicht beliebig repliziert werden kann. Was auch immer als Austauschmedium gewählt wird, wird im Wert steigen und dazu führen, dass mehr Menschen versuchen werden, mehr von diesem Geld zu produzieren. Die beste Geldform der Geschichte war diejenige gewesen, die dazu geführt hätte, dass die neue Geldmenge im Vergleich zum existierenden Geldbestand einen geringeren Wert hat und somit ihre Erschaffung unrentabel macht. Da Gold als unzerstörbar gilt, ist es das einzige Metall, dessen Lagerbestände ausschließlich angewachsen sind, seit es zum ersten Mal vom Menschen aus der Erde gewonnen wurde. Da diese Förderung seit Jahrtausend andauert und die Alchemie noch immer keinen Weg gefunden hat, es wirtschaftlich rentabel in größeren Mengen zu fördern, stellt das zusätzliche Förderangebot weiterhin einen zuverlässig kleinen Bruchteil der vorhandenen Lagerbestände dar. Diese Eigenschaft ist der Grund, warum Gold ein Synonym für solides Geld ist. Dank der unumstößlichen Regeln der Physik und Chemie ist gewährleistet, dass Gold eine Art von Geld ist, bei der die zusätzliche Fördermenge nie wesentlich erhöht werden kann. So sehr wir es auch versuchen, haben wir es jahrhundertelang nicht zustande gebracht, eine Form von Geld zu produzieren, die solider als Gold ist. Genau deshalb wurde es zum wichtigsten monetären Instrument, das von den meisten menschlichen Zivilisationen im Laufe der Geschichte benutzt wurde. Sogar nachdem die Welt zu staatlichem Geld als Wertspeicher, Wechselwährung und Abrechnungseinheit übergegangen ist, halten die Staaten selbst weiterhin einen beträchtlichen Prozentsatz ihrer Reserven in Gold, was wiederum einen beträchtlichen Prozentsatz des gesamten Goldangebots ausmacht. Keynes bemängelte, dass die Goldförderung eine verschwenderische Tätigkeit sei, die viele Ressourcen verbraucht und zugleich nichts zu dem tatsächlichen Vermögen hinzufügt. Während seine Kritik einen wahren Kern enthält, in der Hinsicht, dass die Erhöhung des Angebots des monetären Mediums nicht das Vermögen der Gesellschaft erhöht, die es benutzt, täuscht er sich in dem Punkt, dass die monetäre Rolle des Goldes ein Ergebnis davon ist, dass es das Metall ist, das im Vergleich zu allen anderen Rohstoffen wahrscheinlich die geringsten menschlichen und kapazitiven Ressourcen für seine Gewinnung und seine Suche erfordert. Da das Goldangebot auch bei Preisspitzen nur um sehr kleine Mengen erhöht werden kann und Gold sehr selten und schwer zu finden ist, wäre die Gewinnung von monetärem Gold weniger profitabel als die Gewinnung von jedem anderen Metall, das eine monetäre Rolle übernehmen könnte, was dazu führt, dass am wenigsten Zeit und Ressourcen für die Goldgewinnung aufgewendet werden. Wäre ein anderes Metall als monetäres Medium verwendet worden, während die Zeitpräferenz der Gesellschaft sinkt und mehr von dem Metall zum Sparen gekauft wird, dann wäre dadurch sein Preis gestiegen, wodurch es eine bedeutende Gewinnmöglichkeit gäbe, wenn man mehr von dem Metall produzieren würde. Da sich jedoch jedes andere Metall mit Ausnahme von Gold zersetzt, wäre die neue Produktion, wie im zuvor erwähnten Beispiel mit Kupfer, als Prozentsatz der vorhandenen Lagerbestände immer deutlich größer im Vergleich zu Gold, was den Preis senken und die Einsparungen der Besitzer abwerten würde. In einer solchen Gesellschaft würden den Sparern die Ersparnisse effektiv gestohlen und es würden diejenigen belohnt werden, die Metalle in Mengen gewinnen, die weit über ihren wirtschaftlichen Nutzen hinausgehen. Zudem würde eine solche Gesellschaft weniger sparen und würde weniger Nützliches herstellen. Da man davon besessen wäre, monetäre Medien zu produzieren, würde dies zu einer Verarmung führen und die Gesellschaft wäre in Gefahr, von produktiveren Gesellschaften überholt und erobert zu werden, deren Mitglieder bessere Dinge zu tun haben, als weitere monetäre Medien zu produzieren. Die Realität des monetären Wettbewerbs hat stets Einzelpersonen und Gesellschaften benachteiligt, die ihre Ersparnisse in sonstige Metalle investieren und belohnt gleichzeitig diejenigen, die ihre Ersparnisse in Gold investieren, weil seine Menge nicht ohne weiteres erhöht werden kann und weil Gold die Menschen dazu zwingt, ihre Energie nicht für die Produktion eines monetären Guts zu verschwenden, sondern für die Produktion nützlicher Güter und Dienstleistungen zu verwenden. Damit wird klar, warum der arabische Universalgelehrte Ibn Khaldun die Suche und Gewinnung von Gold gleich nach der Entführung gegen Lösegeld als den am wenigsten angesehenen Beruf bezeichnete. Keynes verurteilte zu Unrecht Gold als Geld, weil nach seiner Auffassung die Goldgewinnung einen verschwenderischen Einsatz von Ressourcen erfordere, obwohl Gold das am wenigsten ressourcenintensive von allen potenziellen Metallen ist, die als Geld verwendet werden können. Keynes' Denkfehler verschlimmert sich noch durch seine Lösung für diesen Mangel an Gold, indem er einen Fiat-Währungsstandard vorschlägt, der letztendlich viel mehr menschliche Zeit, Arbeit und Ressourcen für die Verwaltung der Emission der Geldmenge und den Gewinn daraus erfordert. Während der gesamten Geschichte des Goldes als monetäres Medium wurden niemals so viele Bergleute und Arbeiter beschäftigt wie heute von den Zentralbanken und allen verbundenen Banken und Unternehmen, die von einem einfachen Zugang zu den monetären Druckmaschinen profitieren, wie in Kapitel 7 erläutert wird. Wenn die neu hinzukommende Geldmenge im Vergleich zum bestehenden Angebot unbedeutend ist, wird der Marktwert einer Geldform durch die Bereitschaft der Menschen bestimmt, das Geld zu halten und durch ihren Wunsch, es auszugeben. Mit der Zeit variieren diese Faktoren für jeden Einzelnen erheblich, da sich die persönlichen Umstände jedes Einzelnen ändern, von Zeiträumen, in denen man viel Geld hält, zu Zeiträumen, in denen man weniger hält. Aber in der Summe werden diese Faktoren für die Gesellschaft als Ganzes nur leicht variieren, denn Geld ist das Marktgut mit dem am wenigsten abnehmenden Grenznutzen. Eines der grundlegenden Gesetze der Ökonomie ist das Gesetz der Verringerung des Grenznutzens, was bedeutet, dass durch weiteren Erwerb eines Guts der Grenznutzen der zusätzlichen Einheiten verringert wird. Geld, das nicht um seiner selbst willen, sondern aufgrund der Absicht des Austauschs mit anderen Gütern aufbewahrt wird, verliert seinen Nutzen langsamer als jedes andere Gut, weil es immer gegen jedes andere Gut eingetauscht werden kann. Indem ein Einzelner einen zunehmenden Bestand an Häusern, Autos, Fernsehern, Äpfeln oder Diamanten hält, nimmt die Grenzbewertung ab, die er jeder zusätzlichen Einheit gibt, was zu einem abnehmenden Wunsch führt, mehr von jeder Einheit zu erwerben. Aber mehr Geld entspricht keinem dieser Güter, denn wer mehr Geld hält, kann es einfach gegen das nächste Gut eintauschen, das er am meisten schätzt. Der Grenznutzen von Geld nimmt jedoch in Wahrheit ab, wie die Tatsache zeigt, dass ein zusätzlicher Dollar an Einkommen einer Person, deren tägliches Einkommen ein Dollar beträgt, viel mehr für diese Person bedeutet, als für jemanden, dessen tägliches Einkommen 1000 Dollar beträgt. Der Grenznutzen von Geld nimmt jedoch viel langsamer ab als der von jedem anderen Gut, weil der Grenznutzen des Geldes zusammen mit dem Nutzen abnimmt, alle möglichen Güter zu wollen und nicht nur ein bestimmtes Gut. Der langsam abnehmende Grenznutzen des Haltens von Geld bedeutet folglich, dass die Grenznachfrage nach Geld nicht wesentlich variiert. Die Kombination mit einem nahezu konstanten Angebot führt zu einem relativ stabilen Marktpreis-Leistungsverhältnis bei Gütern und Dienstleistungen. Das bedeutet, dass Geld seinen Wert wahrscheinlich nicht signifikant steigern oder verlieren wird, was es zu einer uninteressanten, langfristigen Investition, aber zu einem guten Wertspeicher macht. Von einer Investition wird erwartet, dass sie ein gutes Wertsteigerungspotenzial bietet, aber auch ein erhebliches Verlust- oder Abschreibungsrisiko birgt. Durch Investitionen bekommt man eine Belohnung für das Eingehen von Risiken, aber solides Geld, das das geringste Risiko hat, bietet keinerlei Belohnung. In der Summe wird die Geldnachfrage wahrscheinlich nur mit der Schwankung der Zeitpräferenz variieren. Da die Menschen insgesamt eine niedrigere Zeitpräferenz entwickeln, werden wahrscheinlich mehr Menschen Geld halten wollen, was zu einem Anstieg des Marktwertes im Vergleich zu anderen Gütern und Dienstleistungen führt und ihre Besitzer weiter belohnt. Eine Gesellschaft, die eine höhere Zeitpräferenz entwickelt, würde dagegen dazu neigen, ihre Geldbestände zu verringern, was zu einem leicht sinkenden Grenzmarktwert führt. In beiden Fällen wäre das Halten von Geld die am wenigsten riskante und lohnende Anlageform von allen, und das ist im Wesentlichen der Hauptgrund für die Nachfrage danach. Diese Analyse erklärt die bemerkenswerte Fähigkeit von Gold, seinen Wert über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte zu halten. Wenn man die Preise für landwirtschaftliche Güter im Römischen Reich in Gramm Gold betrachtet, dann sieht man eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu den heutigen Preisen. Untersucht man Diokletians Edikt der Preise von 301 nach Christus und konvertiert die Goldpreise in ihren aktuellen US-Dollar-Gegenwert, so stellt man fest, dass ein Pfund Rindfleisch etwa 4,50 Dollar kostete, während ein Pint Bier etwa 2 Dollar kostete, ein Pint Wein etwa 13 Dollar für hochwertigen Wein und 9 Dollar für minderwertige Qualität und ein Pint Olivenöl etwa 20 Dollar kostete. Der Vergleich unterschiedlicher Daten zu den Gehältern bestimmter Berufe zeigt ähnliche Muster, jedoch sind diese einzelnen Datenpunkte nur indikativ und können nicht zur endgültigen Beantwortung der Fragestellung herangezogen werden. Roy Jastrom hat eine systematische Studie über die Kaufkraft von Gold basierend auf den längsten verfügbaren, konsistenten Datensätzen erstellt. Bei der Sichtung englischer Daten von 1560 bis 1976 zur Analyse der Kaufkraftveränderung von Gold in Bezug auf Rohstoffe fand Jastrom heraus, dass Gold in den ersten 140 Jahren an Kaufkraft verlor, dann aber von 1700 bis 1914 relativ stabil blieb, bis Großbritannien 1914 den Goldstandard verließ. Mehr als zwei Jahrhunderte lang, in denen Großbritannien hauptsächlich Gold als Geld verwendete, blieb die Kaufkraft von Gold relativ konstant, ebenso wie der Preis für Großhandelsrohstoffe. Als Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg den Goldstandard praktisch verlassen hatte, stieg die Kaufkraft von Gold ebenso wie der Index der Großhandelspreise. Es ist wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, dass es nicht einmal theoretisch möglich ist oder bestimmbar ist, dass ein monetäres Medium vollkommen wertstabil bleibt. Güter und Dienstleistungen, die man mit Geld kaufen kann, werden sich im Laufe der Zeit verändern, wenn durch neue Technologien neue Waren eingeführt werden, die die alten ersetzen. Ebenso werden sie sich verändern, wenn die Bedingungen für Angebot und Nachfrage der verschiedenen Güter mit der Zeit variieren. Eine der Hauptfunktionen einer monetären Einheit ist es, als Maßeinheit für Wirtschaftsgüter zu dienen, deren Wert sich fortwährend ändert. Es ist daher nicht möglich, den Preis eines monetären Gutes genau zu messen, obwohl Langzeitstudien, ähnlich der von Jastrom, auf einen allgemeinen Trend hindeuten, wonach ein Tauschmittel seinen Wert behält, insbesondere im Vergleich zu anderen Geldformen. Neuere Daten aus den Vereinigten Staaten, die sich auf die letzten beiden Jahrhunderte konzentrieren, in denen ein schnelleres Wirtschaftswachstum stattfand, als in dem Zeitraum, den Jastrom mit seinen Daten beschreibt, zeigen, dass Gold sogar gegenüber Rohstoffen im Wert gestiegen ist, deren Preise in Bezug auf den US-Dollar erheblich gestiegen sind. Dies stimmt vollkommen mit der Sichtweise überein, dass Gold das härteste verfügbare Geld ist. Es ist einfacher, das Angebot aller Rohstoffe weiter zu erhöhen, als das von Gold, und so werden alle anderen Rohstoffe im Vergleich zu Gold mit der Zeit vergleichsweise häufig vorhanden sein, was im Laufe der Zeit zu einem Anstieg der Kaufkraft von Gold führt. Der US-Dollar gewann auch gegenüber Rohstoffen an Wert, solange er an Gold gebunden war, und verlor deutlich an Wert, sobald er nicht mehr an Gold gebunden war, wie dies in den USA zu Zeiten des Bürgerkriegs und des Drucks von Greenbacks der Fall war, sowie in der Zeit nach der Abwertung des Dollars im Jahr 1934 und der Beschlagnahmung der Goldersparnisse der Bürger. Im Zeitraum zwischen 1931 und 1971 war Geld nominal durch Gold abgesichert, aber nur im Rahmen mehrerer Regierungsvereinbarungen, die den Tausch von Gold gegen Papiergeld unter geheimnisvollen Bedingungen erlaubten. In diesem Zeitraum kam es im Zuge der politischen Veränderungen zu einer Instabilität des Wertes, sowohl von staatlichem Geld als auch von Gold. Für einen Vergleich zwischen Gold und staatlichem Geld ist es sinnvoller, sich den Zeitraum von 1971 bis heute anzusehen, in dem frei schwankende nationale Währungen an den Märkten unter der Aufsicht von Zentralbanken gehandelt wurden, die die Kaufkraft der Währungen gewährleisten sollten. Selbst die leistungsstärksten und stabilsten staatlichen Geldformen mussten erleben, wie ihr Wert im Vergleich zu Gold sank, wobei ihr Wert derzeit bei nur noch etwa 2-3% ihres ursprünglichen Wertes aus dem Jahr 1971 liegt, als sie alle vom Gold abgekoppelt wurden. Dies stellt keinen Anstieg des Marktwertes von Gold dar, sondern einen Rückgang des Wertes von Fiat-Währungen. Wenn wir den Wert von staatlichem Geld und Gold mit den Preisen für Waren und Dienstleistungen vergleichen, stellen wir einen signifikanten Anstieg ihrer Preise in Bezug auf staatliches Geld fest, aber eine relative Stabilität ihrer Preise in Bezug auf Gold. So hält sich beispielsweise der Preis für ein Barrel Rohöl, einem der wichtigsten Rohstoffe der modernen Industriegesellschaft, seit 1971 relativ konstant in Bezug auf Gold, während er im Vergleich zu staatlichem Geld um ein Vielfaches gestiegen ist. Hartes Geld, dessen Angebot nicht einfach erweitert werden kann, wird wahrscheinlich wertstabiler sein als weiches Geld, weil das Hartgeldangebot weitgehend unflexibel ist, während die gesellschaftliche Nachfrage nach Geld im Laufe der Zeit wenig variiert, wenn sich die Zeitpräferenz verändert. Weiches Geld hingegen wird aufgrund der Fähigkeit der Produzenten, seine Menge drastisch zu verändern, eine stark schwankende Nachfrage der Besitzer erzeugen, sobald die Menge variiert, wodurch seine Zuverlässigkeit als Wertspeicher zu- und abnimmt. Relative Wertstabilität ist nicht nur wichtig, um die Kaufkraft der Ersparnisse der Besitzer zu erhalten, sondern insbesondere auch für die Erhaltung der Integrität der Währungseinheit als Abrechnungseinheit. Wenn Geld aufgrund der geringen Schwankungen von Angebot und Nachfrage vorhersehbar wertbeständig ist, kann es als zuverlässiger Indikator für Preisänderungen bei anderen Gütern und Dienstleistungen dienen, wie dies bei Gold der Fall war. Im Falle von staatlichem Geld hingegen erhöht sich die Geldmenge durch die Ausweitung des Angebots von Zentralbanken und Geschäftsbanken, verringert sich jedoch aufgrund deflationärer Rezessionen und Insolvenzen. Die Geldnachfrage verhält sich allerdings noch weitaus unvorhersehbarer, da sie sowohl von den Erwartungen der Menschen an den Wert des Geldes als auch der Politik der Zentralbank abhängt. Diese sehr volatile Kombination führt dazu, dass staatliches Geld einen langfristig unvorhersehbaren Wert hat. Damit die Zentralbanken ihre Aufgabe wahrnehmen können, verwalten sie mithilfe der unterschiedlichen Instrumente zur Gewährleistung der Preisstabilität die Geldmenge, sodass viele Hauptwährungen kurzfristig weniger volatil erscheinen als Gold. Auf lange Sicht jedoch macht die fortlaufende Angebotserweiterung an staatlichem Geld im Vergleich zu dem stetigen und langsamen Anstieg von Gold den Wert von Gold berechenbarer. Solides Geld, das auf einem freien Markt gerade wegen der von ihm ausgehenden hohen Wahrscheinlichkeit ausgewählt wurde, seinen Wert im Laufe der Zeit zu halten, wird selbstverständlich eine bessere Stabilität aufweisen als unsolides Geld, dessen Verwendung durch staatlichen Zwang erzwungen wurde. Wäre staatliches Geld eine überlegene Abrechnungseinheit und ein guter Wertspeicher, hätte es weder gesetzliche Angebotsregelungen erfordert, um es durchzusetzen, noch hätten Staaten weltweit große Mengen an Gold beschlagnahmen und weiterhin in ihren Zentralbankreserven halten müssen. Die Tatsache, dass die Zentralbanken ihr Gold weiterhin halten und sogar begonnen haben, ihre Reserven zu erhöhen, zeugt von dem Vertrauen, dass sie langfristig in ihre eigene Währung und in die unausweichliche monetäre Rolle von Gold haben, da der Wert der Papierwährungen immer neue Tiefen erreicht.